Ja? Inwiefern tue ich Ihnen einen persönlichen Gefallen, wenn ich hier bin? Insofern, als Sie hier sind. Jawohl, darin bestand der persönliche Gefallen, den sie mir tat. Sie hatte gewiss nichts gemeinsam mit der unglaublichen Delia, bis auf die Tatsache, dass beide, Delia und sie, ideale Opfer waren für den netten Mann. Und wenn es stimmte, was Delia zu verstehen gegeben hatte über die Mortons, war Lindy okay, wo sie jetzt war, im Auge des Hurrikans. Dort ließ ich sie zurück und ging in die Stadt. Dunkelheit schob sich in die Straßen wie Gift. Die Katzen strichen jetzt umher und suchten Anschluss. Die Pflastersteine waren Grabplatten und die Bäume Galgen. Mir geht's genauso. Hä? Inspektor Gordon, oder? Jener. Jetzt haben Sie mir wirklich einen Schrecken eingejagt. Das ist noch nicht ein Fortschritt. Diese widerliche Stadt geht mir langsam an die Nieren. Warum bleiben Sie dann so eisern hier? Weil ich eine Seele retten will. Das ist rühmenswert. Ich habe ein Gefühl heute Abend, auf das ich verzichten könnte. Tja, das ist so eine Nacht, was? Was gibt's an weiteren Interner?